Hello. Hallo. Good morning. Guten Morgen. Hope you had a good night. Ich hoffe, dass du eine gute Nacht hattest. And I really hope that you're afraid of being afraid. Und ich hoffe wirklich, dass du Angst hast, Angst zu haben. Besides the fear of God, that's the only fear you should have. Die Furcht Gottes ist die einzige Angst, die du haben solltest. Be afraid to be afraid. Du fürchtest dich davor, Angst zu haben. Okay, another fear that's very, very common. Eine weitere sehr verbreitete Angst. That people have, it's they are afraid for their children, for their families. Die Menschen haben, ist Angst um die Kinder und um die Familien zu haben. Now, I want you to really understand this. Ich will, dass du das wirklich verstehst. There is a huge difference if parents care for the children or if parents are afraid that the children will go astray. Es gibt einen riesigen Unterschied, wenn die Eltern sich um ihre Kinder sorgen oder wenn sie Angst haben, dass ihre Kinder sich verrennen. Let me tell you a little secret to great Christian living. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis für ein großartiges christliches Leben. It's incredible how so many things dress up in a pretty religious coat. Es ist unglaublich, wie sich so viele Dinge in einen kleinen, hübschen religiösen Coat kleiden. And then we fool ourselves. Und dann machen wir uns selber etwas vor. I give you a simple, simple example. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. So many people live in unbelief and call it wisdom. So viele Menschen leben in Unglauben und nennen es Weisheit. You know, they say, it's just wisdom to do this, to do that, you know, to save up for the next 20 years. Sie sagen, es ist einfach nur Weisheit, dies oder das zu tun, für die nächsten 20 Jahre zu sparen. But if you really go to the bottom of their hearts, they don't trust God to provide for them. Aber wenn man wirklich auf den Grund ihrer Herzen geht, glauben sie nicht, dass Gott sie versorgen wird. Now, I do believe in wisdom. Ich glaube an Weisheit. But I believe in divine and godly wisdom, not in human wisdom. Aber ich glaube an göttliche Weisheit, nicht an menschliche Weisheit. But we have to be very honest. Aber wir müssen sehr ehrlich sein. Always honest and look into our heart. Immer ehrlich unsere Herzen anschauen. And have the Spirit of God and close friends to be honest and show us what's in our hearts. Wir müssen immer den Heiligen Geist und enge Freunde haben, die ehrlich sind und uns zeigen, was in unseren Herzen ist. It's very wonderful if you're a parent, if you care for your children. Es ist wundervoll, wenn du dich als Elternteil für die Kinder sorgst. Very wrong that you're afraid that your children might go in the wrong direction. Aber es ist sehr falsch, wenn du Angst hast, dass deine Kinder in eine falsche Richtung gehen könnten. You know, many people live in another kind of fear of family. Viele Menschen leben mit einer anderen Furcht für ihre Familie. They are afraid in a wrong sense to displease their family. Sie haben Angst im falschen Sinne, ihre Familie zu missfallen. I have a person that is so, so, so close to my heart. She's a woman. Ich habe eine Person, die so sehr nahe an meinem Herzen ist. Es ist eine Frau. And we just talked recently about her wedding. Wir sprachen kürzlich über ihre Hochzeit. She's married and she has children, so she got married quite a while ago. Sie ist verheiratet und hat Kinder, also hat sie vor langer Zeit geheiratet. We were talking about the wedding because we were just getting ready to be at somebody's wedding. Wir sprachen über die Hochzeit, weil wir uns vorbereiteten auf eine Hochzeit von jemand anderes zu gehen. You know, when this person said something to me, I went, oh my God, that really hurt. Als diese Person etwas zu mir sagte, dann dachte ich, oh mein Gott, das hat richtig weh. She looks back at her wedding and she doesn't have the good memory that she's supposed to have. Sie schaut auf ihre Hochzeit zurück und hat nicht diese guten Erinnerungen, die sie haben sollte. In fact, after many years of being married, she would like to kind of renew the vows and kind of do another wedding celebration. Nach vielen Jahren der Ehe möchte sie nämlich das Eheversprechen erneuern, eine Art neue Hochzeitsfeier machen. And you know why? Weißt du warum? Because she wants to have a wedding that she always wanted but she couldn't have because she was afraid of her own family. Sie möchte eine Hochzeit haben, die sie immer haben wollte, jedoch nicht konnte, weil sie vor ihrer eigenen Familie sich fürchtete. I said to her, that was so silly. Ich sagte zu ihr, das war so dumm. It's your wedding. Why would you do something out of fear that your family might not like it? Es ist deine Hochzeit. Warum würdest du etwas nicht tun aus Angst, weil es deiner Familie nicht gefallen könnte? There's a huge difference between walking in love and honoring our family and being afraid of our family. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Leben in Liebe, die Familie zu ehren, und der Angst vor unserer Familie. There's so many different aspects to fear of family. Es gibt so viele verschiedene Aspekte der Angst vor der Familie. See, many wives are afraid that their husbands will actually go and cheat on them. Viele Frauen haben Angst, dass ihre Männer sie betrügen. Listen, people, don't misunderstand what I'm about to say, but I have to say it. Hört zu, versteht mich nicht falsch, Leute, doch ich muss es sagen. Any man who commits adultery, there is nobody else responsible for his sin but he. Jeder Mann, der Ehebruch begeht, niemand ist für seine Sünde verantwortlich als er selber. Because everybody is responsible for their own sin. Jeder ist verantwortlich für die eigene Sünde. But having said that, I honestly believe. Allerdings glaube ich ehrlich, that many adulteries could have been avoided if the wife would have overcome her fear. Dass viele Ehebrüche hätten vermieden werden können, wenn die Frau die Angst überwunden hätte. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because if she lives with a fear in her heart that he could cheat on her. Wenn sie mit einer Angst in ihrem Herzen lebt, dass er sie betrügen könnte. That fear of her heart will influence her life so powerfully. Wird diese Angst ihr Leben so kraftvoll beeinflussen, that she cannot even be the wife that she's supposed to be. Dass sie nicht einmal die Frau sein kann, die sie sein sollte. And even in the sexual relationship, she will not live freely with him in intimacy how God created this to be. Sogar in der sexuellen Beziehung wird sie nicht mit ihm frei in Intimität leben können, so wie Gott uns schuf. So what happens? Was passiert? If the man is not a strong man and understands how to unconditionally love, wenn der Mann kein starker Mann ist und es versteht, bedingungslos zu lieben, that fear of the heart of the wife will now affect his heart and cause him to do stupid things. Wird diese Angst des Herzens der Frau sein Herz beeinflussen und ihn dazu führen, dumme Dinge zu tun? Again, I do not excuse anybody's sin. It's their responsibility. Noch einmal, ich entschuldige die Sünden von niemandem. Jeder hat seine eigene Verantwortung. But many times we don't even know what the fear inside of our heart does to our own family. Doch oft wissen wir selber nicht, was die Angst unseres eigenen Herzens mit unserer Familie macht. I think we have to talk a little bit more about that. Ich denke, dass wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen müssen. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.